Ilse Eichinger, 1921 in Wien geboren, wo sie heute wieder lebt, begann nach Kriegsende ein Medizinstudium, das sie abbrach, um ihren ersten Roman »Die größere Hoffnung« zu schreiben. 1951 stieß sie zur Gruppe 47, wo sie ihren späteren Mann Günther Eich kennenlernte. Sie erhielt zahlreiche Literaturpreise. Ab Herbst 2000 schrieb die schweigsamste unter den österreichischen Schriftstellerinnen, so die Neue Zürcher Zeitung, für die österreichische Tageszeitung Der Standard ihr im Feuilleton veröffentlichtes Journal des Verschwindens, das zusammen mit Film und Verhängnis Blitzlichter auf ein Leben die Grundlage unseres heutigen Hörspiels bildet. Blitzlichter, Filmbilder, Worte. Ilse Eichinger erzählt auf eigenwillige Art und Weise ihr Leben, eine Autobiografie, die sich im Wesentlichen über Kinobesuche definiert. Kontrastiert werden diese lakonisch formulierten Feuilletons durch kurze Filmausschnitte und durch Interviewsequenzen mit der Autorin, die auf diese Weise mit sich selbst in einen Dialog tritt. Gleichsam können im Spiegel dieser subjektiven Kinorezeption wichtige Stationen des vergangenen Jahrhunderts noch einmal und möglicherweise auch einmal ganz anders erlebt werden. Hören Sie nun Blitzlichter von Ilse Eichinger. Ich habe gleich den Kurier gemustert und habe mir gedacht, das dauert jetzt noch bis 4 Uhr Nachmittag und dann sind drei schlechte Filme. Dann bin ich immer nach Salzburg gefahren. Die Strecke kannte ich auch schon sehr gut. Und hin und zurück, 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück, so, das dauerte damals noch. Also genug Zeit, laubend. Und ich habe gelesen oder jedenfalls, das Kino hat dann so stattgefunden. Wenn ich gegen Mitternacht wieder auf dem Westbahnhof gelandet habe, dann war ich auch im Kino gewesen. Wenn ich mich recht erinnere, hörte ich in meiner sehr frühen Kindheit eine ältere Frau zu einer anderen sagen, es soll jetzt Tonfilme geben. Das war ein rätselhafter Satz. Und es war einer von den ganz wenigen rätselhaften Sätzen der Erwachsenen, der mich nicht losließ. Einige Jahre später, ich ging schon zur Schule, sagte die jüngste Schwester meiner Mutter, wenn wir an den Sonntagen zu unserer Großmutter gingen, bei der sie lebte, fast regelmäßig am späteren Nachmittag, ich glaube, ich gehe jetzt ins Kino. Sie war Pianistin, unterrichtete kurze Zeit an der Musikakademie in Wien und übte lang und leidenschaftlich. Aber sie unterbrach alles, um in ihr Kino zu gehen. Ihr Kino war das Fasan-Kino. Es war fast immer das Fasan-Kino, in das sie ging. Sie kam fröstelnd nach Hause und erklärte meistens, es hätte gezogen und man könne sich dort den Tod holen. Aber sie ließ ihr Fasan-Kino nicht und sie holte sich dort nicht den Tod. Den holte sie sich und der holte sie gemeinsam mit meiner Großmutter im Vernichtungslager Minsk, in das sie deportiert wurden. Es wäre besser gewesen, sie hätte ihn sich im Fasan-Kino geholt, denn sie liebte es. Aber man hat keine Wahl. Was ich nicht nur bezüglich des Todes, sondern auch bezüglich der Auswahl der Filme zuweilen bedauere, wenn meine liebsten Filme plötzlich aus den Kinoprogrammen verschwinden. Obwohl ich es gerne wäre, bin ich leider keine Cineastin, sondern gehe lieber bis zu 6 oder 7 Mal in denselben Film, wenn in diesem Film Schnee fällt oder wenn die Landschaften von England und Neuengland auftauchen oder die von Nordfrankreich, denen ich fast ebenso zugeneigt bin. Auf Wiedersehen Kinder von Louis Malle war einer der Filme, den ich am häufigsten sah. Nicht nur wegen des vergleichbaren Schicksals meiner Angehörigen, sondern auch wegen der unglaublich dichten Atmosphäre. Der Atmosphäre von Internaten und Gegenden, von Feldern und Schulräumen. Bilder, Licht und Sprache stimmen zueinander. Sie bleiben einsam und doch verbunden, wie die Personen des Films. Heute ist der 17. Januar 1944, sagt ein Junge in diesem Film. Der 17. Januar 1944 und er wird nie mehr wiederkommen. Er bedenkt damit den Tod und zugleich, fast ohne es zu bemerken, an einem von Trostlosigkeit und Angst geschüttelten Tag die Hoffnung. Satz und Szene sind deutlich und unvergesslich. Wenige Szenen später werden seine als christliche Internatszöglinge getarnten jüdischen Freunde und der Mann, der das alles gewagt hatte, von den Häschern der Gestapo aus dem Klassenzimmer geholt. Für immer. Auf Wiedersehen, Pater Jean, rufen die Jungen ihrem Lehrer nach. Auf Wiedersehen, Kinder, sagt Pater Jean gelassen, ehe man ihn wegzerrt. Am Ende des Films wird das tatsächliche Schicksal der Hauptbeteiligten berichtet. Der ehemaligen Mitschüler Louis Malz und das seines Lehrers. Mauthausen, Auschwitz oder ein anderes der vielen Todeslager. Solche Filme sind Träumen ähnlich, die einen auch tagsüber begleiten. Sehr präzisen Träumen. Auch an dem Tag, an dem der Zweite Weltkrieg begann, war ich im Kino. Es war nicht das Fasan-Kino, sondern lag in der anderen Richtung, wenn auch ebenso nah. Es hieß Sascha-Palast, war in den Räumen der ehemaligen K&K-Hofreitschule untergebracht und der Film hieß vermutlich FP1 antwortet nicht. Im Sascha-Palast gab es kein Frösteln und die Sitze waren bequemer. Damals liefen vor den Hauptfilmen noch die Wochenschauen und sie wurden während des Krieges immer lauter und dominierender. Es war gefährlich, nach der Wochenschau und ihren Siegesmeldungen zu kommen und nicht nur für diejenigen, denen es ohnehin nicht erlaubt war, ein Kino zu betreten. Das obligatorische Schild Judenverbot war übrigens am Eingang des Sascha-Palasts weniger deutlich angebracht. Er ist auch später eingegangen. Die Dienste der Engel machen sich selten bezahlt. Und ich hatte und habe immer wieder Gelegenheit, das zu erfahren. Auch nach dem Krieg blieben Kinos, Filme, Wochenschauen noch längere Zeit aus. Das war nicht die größte Enttäuschung, aber eine Enttäuschung war es doch. Nach der Louis-Malle-Phase gab es einmal eine Sister-Act-Phase. Jemand hat mir dann einmal nahegelegt, dass Whoopi Goldberg keine wirkliche Nonne sei, sondern ein Hollywood-Star. Während meiner Ansicht nach der mehrfach geschiedene Hollywood-Star eine ideale Nonne wäre. Inzwischen hat sich die Auffassung eines ja immer wiederkehrenden Themas deutlich verändert. In 4 Hochzeiten und ein Todesfall gibt einer der britischen Hochzeitsgäste, der kurz darauf tot zusammenbricht, auf die Frage nach der Ursache der offenbar unerlässlichen Heiratsformalität die schon geniale Antwort. Vermutlich, weil man sich im Zustand der Verliebtheit schon alles gesagt hat. Der Anlass zur Hochzeit, der totale Verlust jedes Gesprächsstoffs. Bei der Beerdigung dieses Hochzeitsgastes zitiert sein Freund eines der besten Gedichte von Orden. Dieses Gedichtes wegen bin ich immer wieder zu Four Weddings gegangen. The stars are not wanted now. Put out everyone. Pick up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Man sollte vielleicht mit dem Begriff Glück und Verhängnis beginnen, das eine sehr normale und banale Gegenüberstellung ist. Das Glück seiner Definition nach nicht ohne Verhängnis auskommen kann. Es definiert sich fast dadurch, dass es nicht bleibt. Dass es immer wieder auftauchen kann, dass man es aber nicht mit etwas verwechseln soll, in dem man sich einrichten kann. Das Verhängnis kommt auch seiner Definition nach, muss ohne Glück auskommen. Sonst ist es ja keins. Das hat mir gerade noch gefehlt. Deshalb musste ich herfliegen. Weil das gnädige Fräulein ein Luftkutscher gebraucht hat. Ein Luftkutscher! Das habe ich nötig gehabt. Ein Luftkutscher! Ein Luftchauffeur für meinen Freund Droste! Cigarette, Trenchcoat, Sneer. Gun, tough, bacall, romantic, lisp, booze, growl, Sam, sexy, cool, dead. Charakteristik des Bogarschen Man in einer Biografie. Aber alle, die ihn zu definieren versuchen, landen in einer Fallgrube. Sein Wunsch, der Banalität zu entgehen, ohne die Anbeter zu verlieren, wäre bei Stars das Übliche. Aber seine Intelligenz machte diesen Wunsch brüchig. Es klingt etwas absurd, im Zusammenhang mit Humphrey Bogart an Flaubert zu denken. Aber beide sind gerne in Gesellschaft und ebenso verlassen in ihr. Humphrey Bogart im Blitzlichtgewitter, das kein Ende findet. Flaubert, sorgfältig gezeichnet, eine schwere, dunkle Gestalt, die nirgends hineinpasst. Beide sind unübersehbar von Einsamkeit und Skepsis heimgesucht. Was sie umgab? Die Landschaft um Hollywood und die stille Landschaft um Rouen, könnten nicht verschiedenartiger sein, aber sie sind doch in einem Punkt vereinbar. Die konsequente Hinwendung zur alten Welt und das fast kritiklose Aufgehen in der neuen verbinden sie. Auch die Hoffnung für verschiedene Formen der Sensibilität, darin eine brauchbare Umgebung, wenn nicht Geborgenheit, zu finden. Flauberts heiße Bäder, seine langen Pfeifen, die er im Bad liegend rauchte, Bogarts hektischer Lebensstil, seine absurden Ansichten über Frauen, seine zuweilen absurde Frömmigkeit und zuletzt sein nicht nur von Gott verlassenes Sterben sind Kontrapunkte. Und doch berühren sich beide in ihrer Nachdenklichkeit über Einsamkeit und Tod. Humphrey Bogart, der die Camouflage scheinbar besser beherrschte, endete in seiner Todeskrankheit als höfliches Gespenst. Flaubert, wie Bogart Sohn eines Arztes, der als Kind aus der Chirurgenwohnung immer in die Leichenhalle des Spitals hinunterschaute, hat diese Bekanntschaft mit dem Tod vielleicht schon früher gemacht als Humphrey Bogart. Sportlich, durchtrainiert, immer zu den in strengen Internaten fast mörderischen Kämpfen bereit und ein geborener Herausforderer. Beide haben ihren Geist nicht aufgegeben, wie es fälschlicherweise immer wieder heißt. Ich bin fast sicher, dass beide weitergeistern. Ich habe ja in dem Fragebogen einmal vor langer Zeit geschrieben, dass mir das größte Unglück vorkäme, das Bewusstsein nicht zu verlieren, nie. Weil das Bewusstsein, wie das Leben oder die Existenz, man kann es nicht abschalten. Man kann nicht sagen, hör auf, wie man zu einem sagen kann, der einem dasselbe schon jeden Tag neu erzählt. Ich habe jetzt genug. Aber es bleibt, es bleibt. Und im Kino ist man plötzlich das eigene Bewusstsein los, weil man plötzlich das von Gary Cooper hat, kurz. Aber doch, wenn man rausgeht, ist es schon etwas, hat sich verflüchtigt. Aber eine Sekunde lang im Kaffeehaus bleibt eine Spur von Gary Cooper an einem haften. Was pfeifst du da für eine komische Melodie? Das ist ein Kirchenlied. Ein Kirschenlied? Wieso pfeifst du ein Kirschenlied, wenn ich eine Erdbeerbolle trinke? Das passt doch überhaupt nicht. Ein Kirchenlied. Ein Kirchenlied? Du pfeifst einfach so ein Kirchenlied. Du bist echt pervers. Pfeif noch einmal. Bitte. Vergiss es. Ob ich es erkenne. Komm, süßer Tod. Was? Komm, süßer Tod, so heißt das Lied. Also heißt das Lied, komm, süßer Tod. Sag einmal, du schaust mir zu, wie ich eine Erdbeerbolle nach der anderen trinke und pfeifst jedes Mal dazu, komm, süßer Tod. Entschuldigung. Glaubst du, lass mir das gefallen? Zum Beispiel hatte ich eine Zeit, ich habe das aufgeschrieben, Sister Act mit der Whoopi Goldberg. Und das war es, weil es so wahnsinnig komisch war. Und auch zu dieser Zeit gerade eben nicht viel anderes im Kino war. 8-mal habe ich den mindestens gesehen und am letzten Sonntag, da war ich also auch in 4 Filmen und diesen Filmhaus haben mir gesagt, die haben es doch gerade vorgestern gesehen. Sag ich, das macht mir nichts. Ich will jetzt trotzdem sehen. Ich will auch eigentlich immer das wiedersehen, was ich schon kenne, weil ich dann viel mehr entdecke an Neuem, an Veränderungen. Also ich merke zum Beispiel, wenn ein Laden plötzlich schließt oder wenn der Zeitungsstand auf eine andere Seite wechselt. Und solche Dinge, das möchte ich gern notieren. Good morning, sweetheart. Don't good morning me. Where were you last night? Stan took me to see a Punch and Judy show. I'm getting sick and tired of this. It's Stan here, Stan there. Stan wants me to go here, Stan wants me to go there. I tell you, it's beginning to get on my nerves. Why, you ought to be ashamed to even be seen on the street with him. Well, I tell you, I understand. Well, why don't you answer the telephone? All right, I'll... Hello? That you, Ollie? Yes? Say, listen, I just got a couple of tickets for tonight for the Cement Workers' Bazaar. Can you come along? We might win a prize. They're going to give away a steam shovel. Yes, Mr. Jones. Thank you very much, Mr. Jones. I certainly appreciate it. Goodbye, Mr. Jones. Well, who was that? That was Mr. Jones, my new boss. Oh. He's having a big business meeting tonight, and he wants me to attend. Oliver? Gefragt wird keiner. Nicht nach der Bereitschaft zur eigenen Existenz und noch weniger zu einigen entscheidenden Details. Dick oder dünn, halbwegs erfolgreich oder gleich am Rand, schwachsinnig, lebensfähig oder keins von beiden. Erstaunlich viele nehmen alles lieber in Kauf als die Möglichkeit, nicht da zu sein. Bei der Geburt wird zwar die Möglichkeit, da zu sein, gegeben, aber nicht die Möglichkeit, nicht da zu sein. Selbst bei hohen oder höchsten Intelligenzquotienten wird zurückgewiesen, was nicht sein darf, die Möglichkeit, nicht zu existieren, nicht bedacht zu sein, von wem auch immer. Godot, die Weltvernunft. Auf der Suche danach starb vor kurzem in Boston 91-jährig W.V. Quine, einer der offensten Denker. Kein Fetzen von einer durchdachten Ordnung sei aufzuspüren, sagte er. Stan Laurel und Oliver Hardy sind Extremformen einer ins Chaos kippenden Ordnung. Der eine britisch und dünn, den Blick ratlos und verschleiert auf das Kinopublikum gerichtet oder quer hindurch. Der andere wabbelig und ratlos, leicht in Wut zu bringen und ebenso leicht wieder heraus. Ihre Auftritte laufen nach dem Grundsatz Tit for Tat, wie du mir, so ich dir. Nicht gerade einem Ziel der christlichen Seefahrt, aber doch fürs Erste eingängig. Was die beiden bieten, geht um einiges über beruhigte Ziele hinaus. Mit ihrem Slowburn, langsam anlaufenden Jokes, bieten sie den zu ihrer Zeit üblichen Tempo- und aktionsgeladenen Handlungssträngen, was ihnen fehlt. Zu ihrer Zeit gab es unter Komikern die Tendenz, innerhalb der Filme zu viel zu machen. Mit Laurel und Hardy präsentierten wir das genaue Gegenteil. Wir versuchten, so Regie zu führen, dass praktisch kaum etwas Richtiges passierte, sagte einer der Drehbuchautoren. Gekonnt schwer von Begriff zu sein, ist nicht nur auf der Leinwand die Voraussetzung für Slapstick und sich extrem steigernde und übersteigernde Abläufe. Sie stellen sich dümmer als dumm. Und Stan, der Brite, gibt das Maß an, holt die Balance wieder aus dem Abgrund und ihre Chance, sich neu zu definieren, steigt. Zur flüchtigen Erleichterung beider. 1944 machten sie ihren letzten Film. 1947 traten sie noch auf Bühnen in Schweden, Frankreich und Belgien auf. 1957 starb Oliver Hardy nach einem dritten Schlaganfall in Hollywood und Stans Hausarzt verbot, zum Begräbnis zu gehen. Es war vielleicht besser so, meinte Laurel später. Vielleicht hätte ich dort nur etwas Lustiges gesagt oder getan, um den Schmerz zu verbergen. Und Babe hätte es verstanden. Ich hoffe, dass er, wo immer er jetzt sein mag, weiß, wie sehr ihn die Leute geliebt haben. Laurel starb viel später als Hardy, aber früh genug. Vielleicht eine freundliche Geste des Schicksals, ein Schutz vor zu späten Leiden und einer Lächerlichkeit ohne Souveränität. Come in. What do you want? I just came to tell Ollie that was me on the phone. Mr. Jones! Der Grad der Flüchtigkeit, in dem sie eigentlich das Gegenteil ausweist, das Dasein. Es ist das Flüchtige am Kino. Und wie an jedem Fest und an jedem Glück. Aber eben dadurch definiert es sich wieder. Ich versuche mich eigentlich eher auf das Gegenteil jeden Tag gefasst zu machen, weil ich glaube, dann hat man einen besseren Absprung. George Washington ist der erste abendfüllende Film des 1975 in Texas geborenen David Gordon Green. Vorher drehte er Dokumentarfilme. Ein Begriff, der von Franz Rickenbach schon wieder in Zweifel gezogen wird. Es muss Filmdokument heißen, sagte er. Und ich liebe die Menschen. Die letzte Bemerkung lässt an Amerika denken, wo man die Menschen lieben muss. Ein Gebot, das die Anonymität mit der puritanischen Haltung im Mann versöhnt. Wenn diese Menschen, wie in George Washington, noch sehr jung und von einer heruntergekommenen Kleinstadt geprägt sind, verfallen sie leicht der Suche nach Utopien, gemeinsamen Utopien, wollen sich rascher und eindeutiger definieren, als es glücklicheren und selbstgewisseren Gleichaltrigen möglich ist. Das Problem der Jungen, diese Kraft, die später so leicht nachlässt, im ungewünschten Alter. Befürchtungen wie die, auf der Straße zu stürzen vor Passanten, die in Eile sind und die über jeweilige Gestürzte vorsichtig drübersteigen, um ihre Schuhabsätze zu schonen. Das kann Alter sein. Aber was ist Jugend? Nichts wird im Augenblick zwischen Paris, Texas und Vienna, Austria so militant gefordert wie Jugend. Mit 18 gilt man schon als out. Aber weshalb wird Jugend so hoch gehandelt? Nur weil sie nicht wiederkommt? Ist es nicht eher wie in diesem Film eine einsame und ziemlich verzweifelte Zeit? Die Jugendlichen darin erkennen den eigenen Wert oft nur schemenhaft oder verzweifeln daran. Der Jugendkult ist leichter zu begreifen als jeder andere. Jugend ist anders verwendbar, auch für jede Industrie, die den Wahn benutzt. Alle durchlaufen begeistert und hoffnungsfroh die Stanzmaschine Jugend, werden dabei älter und lehnen sich älter werdend selbst ab. Jeder neue Tag gefährdet sie. Angst. Die Angst, die Stimme könnte wegbleiben, kennt man von Sängern. Stimmen bleiben weg. Ungeübte Stimmen noch rascher. Das Leben aber, das bleibt ohnehin von selbst weg. Ich habe ja auch diese unglaubliche Schnitzler-Verfilmung Eyes Wide Shut. Das war auch unglaublich. Aber fast, das war mir schon fast zu gewitzt. Ich meine, ich habe dann lieber noch diese FBI als Antwort, nicht Fiktion. Obwohl, glaube ich, das jetzt Zustand des Kinos ist, dass man die Augen sehr weit offen haben muss und doch dann zumachen sollte. Ähnlich wie wenn man eine Sache oder einen Gedanken verloren hat, dass man mit dem Suchen aufhört. Also sich damit abfindet, dass man von Sache bis Gedanken oder bis zu Glück sich damit abfindet, es verloren zu haben. Kerl, er tastet mit seinen Füßen herum wie mit Spinnfüßen. Die Schwämme. Sehen, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen, wenn man das lesen könnte. Wojcik, er hat die schönste Aberratio mentalis partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt. Wojcik, er kriegt Zulage. Atmen ist, dem ist man ausgesetzt. Atem zwingt zur Existenz. Man kann ihn ja nicht abschneiden. Und viele Kinder versuchen, einen Augenblick lang toten Mann zu spielen. Es gibt ja ein Spiel. Und nicht mehr atmen. Aber es geht nicht. Man kann nicht freiwillig ersticken. Das kann man nicht. Und weil der Atem ist eben auch, ich habe es auch geschrieben, ein Atemzug nach dem anderen. Es ist eins, noch einer, noch einer, noch einer. Und die scheren nicht auf, sie sind wie gut gedrillte Soldaten. Und die Erinnerung ist überhaupt nicht wie die Atemzüge. Sie ist nicht chronologisch. What's your next picture gonna be like, Mr. Bogart? I'll tell you, boys. I used to be a pretty tough hombre, but no more. In my new picture, I'm really refined, strictly high class. Just take a look and see for yourself. But don't get the wrong idea. Im Filmmuseum flimmern augenblicklich die besten amerikanischen Filme über eine angemessene Leinwand. Aber während man im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt besonders bequem Platz findet, bietet die Albertina hier seit Jahrzehnten nur die schlechtesten Sitze. Man hängt drin wie ein Todeskandidat in der Todeszelle. Deshalb kann ich nur gegenüber im Kaffeehaus warten und über die Grundlagen der besten amerikanischen Filme nachdenken. Leichen und ihre Schöpfer, die Korrektoren Gottes. Samuel Dashiell Hammett, 1894 in Maryland geboren, schlug sich vorerst mit wenig Erfolg und noch weniger Interesse als Gelegenheitsarbeiter durch. Fing sich anschließend beim Sanitätskorps eine Grippe, die eine latente Tuberkulose ausbrechen ließ, und tat damit rasch, was nicht nur dem amerikanischen Traum zuwiderlief. Vorerst lieber keinen Baum pflanzen, keinen Sohn zeugen. Mit 20 aber stellte er sich bei Pinkerton vor, der berühmtesten US-Privatdetektei. Danach war es offenbar wieder an der Zeit, etwas gegen sich selbst zu unternehmen. Eine Reihe von Lungenkrankheiten, Aufenthalte in staatlichen Heilstätten an der Westküste. Seine Frau, eine Krankenschwester, ermutigte ihn. Sie zogen nach San Francisco. Und er fing an, kurze Detektivszenen zu schreiben, scheute auch vor kurzen Versen nicht zurück. Und entging doch wieder der Gefahr des Dünkels und damit der Banalität. Er gab, so Raymond Chandler, den Mord den Leuten zurück, die Grund haben zu morden und die nicht nur dazu da sind, eine Leiche zu liefern. Was Hammett schrieb, war hardboiled und ging doch von dem Zwischenzeiligen aus, einem philosophischen Hintergrund, der Grundlage für den Humphrey Bogart-Touch. Bei jedem Erfolg geschah zugleich etwas, was ihm zum Abgrund verhalf. Der Ruhm an sich reichte nicht. Wegen kommunistischer Umtriebe und Missachtung des Gerichts ging er für 6 Monate ins Gefängnis, wurde todkrank entlassen und stand in Hollywood auf der schwarzen Liste. Nachdem ich den Malteser-Falken in Frankfurt ein zweites Mal gesehen und danach den Roman zum 3. Mal gelesen hatte, fing ich an zu verstehen, weshalb sich der Film mir so unauslöschlich eingeprägt hatte. Viel mehr als viele andere. Der Regisseur John Huston hatte den Blick gehabt, das Bündige und Bissige von Hammetts Prosa zu erkennen. Er entschloss sich paradoxerweise dazu, die wichtigsten und zentralen Momente wegzulassen. Und genau diese verlorenen Passagen schaffen den Zugang zu Hammetts Weltbild. Er war einfach weg, heißt es von einem seiner Helden. Wie eine Faust, wenn man die Hand öffnet. Dieses Wegsein filmte Huston. Der Held im Film hieß Flitzcraft. Ein vom 9. Stock herabfallender Balkon hatte ihn nur leicht verletzt. Er war verschont worden. Aber was ihn verstörte, war die Entdeckung, dass er trotz Überleben und Erfolg den Gleichschritt mit dem Leben verloren hatte. Gleich nach dem Essen ging er weg, heiratete eine andere Frau und kam sogar eines Tages wieder. Er hatte sich an herabfallende Balkone gewöhnt. Und als keine mehr herabfielen, gewöhnte er sich auch daran. Genau dieses Nicht-Herabfallen war vermutlich die entscheidende Schwierigkeit, mit der er weiterleben musste. Von Edgar Allan Poe über Hammett zu Chandler bleibt für jeden von ihnen und von ihren Figuren die Chance, immer wieder aus der Gewohnheit ins Ungewohnte zu geraten. Keine Kinder mehr, keine Häuschen, keine Anerkennungen und auch keine Auftritte mehr. Bei ihnen allen fallen die Balkone auf die Blüten auf dem Felde, auf Schuttplätze oder auf Kindergruppen. Und unser himmlischer Vater, bei Hermes Fettberg GDH, Gott der Herr, ernährt sie doch. Die Balkone nämlich. Denn auch sie, die fallenden Balkone, die fallenden Existenzen, die Leichen neben den Lilien auf dem Felde gehören zu den Tagträumen des Jahrhunderts. Auch sie gehören zum Kino. Sie sind seine innere Signatur. How dare you compromise me in this way? Don't take that high tone with me. I've been patient long enough. After all, the man who pays for the dinner is generally allowed a seat at the table. I don't know what you mean. I didn't begin this business. Kept out of the way. But I can see fast enough when I'm being made a fool of. Now you've got what you wanted. Gus isn't needed anymore. Well, that isn't playing fair, Lily. You're dodging the rules of the game, and now you've got to pay. Wenn man vergisst, gibt man's auf. Man gibt sich auf, man gibt, man denkt, vielleicht ist das jetzt Alzheimer oder so etwas. Nein, man gibt auf, dass man sich erinnert. Andererseits kann man, glaube ich, nur aus dem Vergessen kann eine brauchbare Erinnerung wachsen. Auf der Kinoleinwand flammt der Titel auf. Der Löwe von Metro-Goldwyn-Mayer knurrt vor sich hin. Oder Anton Karas hat wieder einmal zu früh den 3. Mann auf seiner Zither einzuleiten begonnen. Man kommt zu spät. Zu spät zu Abstürzen, Untergängen und Happy Ends jeden Kalibers. Das wäre keine Katastrophe, da auch Schiffsuntergänge im Kino leicht wieder zu sich selbst gebracht werden. Aber The House of Mirth von Terence Davis zu versäumen, käme einer mittleren Katastrophe. Und die mittleren Katastrophen sind die schlimmsten, schon um einiges näher. Bei seinem Film behält man mit der naiven Vorstellung recht, dass man, hätte man ihn nicht hier und heute gesehen, für immer von ihm ausgeschlossen wäre. Ausgeschlossen von seinen Farben, seinen Konsequenzen und dem Witz seiner Szenen. Getrennt vom New York um 1900, dem Davis eine unglaublich malerische Wiederkehr schenkt. Lily, die für damalige Begriffe nicht mehr ganz junge Heldin, mit Gillian Anderson zusätzlich kühn besetzt, wäre ohne die an verschiedenen Orten aufgefundenen Venusstatuen, auf versiegelten Burgen festgehaltenen Kreuzritterfrauen und auch ohne Madame Bovary kaum denkbar. Aber ihr Gesicht hebt sich nicht von den Tapeten der Normandie ab, sondern von den Tapeten New Yorks, seinen damaligen Möglichkeiten, den bedrückend reichen Kulissen, denen sie sich zu Beginn noch einfügen will. Kompromisse, vorgefertigte Frauenleben, Reichtum, auf den sie zuerst nicht verzichten will und auf den hin sie ihren Geliebten vergeblich prüft. Ihre kaum verborgene Unsicherheit wächst, zugleich die Panik. Sie ist für die reichen New Yorker, deren Stil Henry James beschrieb, vorerst ein interessanter Fall im heiratsfähigen Alter, aber sie blockt ab. Sie will sie selbst sein, keine leichte Beute. Was sie begreift, doch zuerst nicht recht begreifen will, dass alle Avancen der Männer auf eine Einvernahme zielen, die bis zum Verlust der Identität reicht. Ein New Yorker Puppenheim, in welchem sich ihre Freundinnen tummeln, in der Stadt noch viel oszillierender als auf Ibsens Landgütern. Die Selbstverwirklichung? Wer beherrscht eine bis zum Überdruss zitierte Kunst? Und wer ohne Geld? Selbstgewissheit, auch ohne erkennbare große Begabung. Lily erfährt nicht den Augenblick ihres Entschlusses, draußen zu bleiben und wann er unwiderruflich wurde. Es ist eine Gesellschaft wie die auf der Titanic, die wenige Jahre später, nicht weit von New York, zerschellt. Reich, selbstsicher, kalt. Man geht in die Oper und hört ausgerechnet Così fan tutte. In einer Welt der Austauschbarkeit von Personen und Beziehungen sucht Lily aber nach Unaustauschbarem. Lily ist entschlossen, eine andere Ordnung in New York und im Jahre 1907 zu schaffen. Und sie bleibt ein Kind dabei. Beschützt von wenig anderem als von der Pracht ihrer Hüte, die auf anderen Köpfen viel einverständlicher wirken als auf dem ihren. Trotz der schönen Kostüme verfilmt Davies hier die Gegenwart. In einer Welt der Unredlichen will sie redlich bleiben. In einer Welt, die auf Intrige aufbaut, sucht sie die gerade Linie. Aber ihre Linien sind gebrochen in den Prismen von starren Gesellschafts- und verschwimmenden Wasserflächen. Auf der Titanic hätte Lily zu denjenigen gehört, die das Rettungsboot verweigern. Lily, ein später Michael Kohlhaas in New York. Mr. Selden, what luck? Good luck? Yes. I'm on my way to the Gus Trenners at Bellamont and I've missed the 3:15 to Rhinebeck. And there isn't another train till 5:30. How nice of you to come to my rescue. And what form should my rescue take? Oh, almost any. Shall we go over to Sherry's for a cup of tea? Oh, I'm dying for a cup of tea. But isn't there a quieter place? I live near here. At the Benedict still? Yes, on the top floor. Is it cool up there? Come up and see. I'll take the risk. Also ähnlich wie man das Unterbewusstsein, das immer redet, gerne mal endlich ausschalten möchte, damit etwas zu Wort kommt, was nicht das feststellt, was das eigene Unterbewusstsein, die Banalitäten, die es feststellt, also ob man kalt oder warm ist, ob man Kopfweh hat oder keine, ob man jetzt lieber ins Kino gehen möchte oder doch lieber im Kaffeehaus bleiben. Das sind so Versuche, von Wichtigeren abzulenken. Aber man geht ihnen nicht immer. Wann immer ich zu wählen hätte zwischen meinem Privatleben und dem Film, bemerkte Fritz Lang, wählte ich den Film. Aber es sieht so aus, als hätte in diesem Augenblick weder die Person noch der Film auch nur die geringste Wahl gehabt. Auf dem Programmheft des Imperialkinos hat er, wie Gründgens in Liebelei, ein Monokel ins linke Auge geklemmt. Aber sein Blick ist skeptischer, als dies auch nur die geringfügigste Liebelei zulässt. Dabei hatte Fritz Lang genug Glück. Er war 5, als das Kino erfunden wurde. Die frühesten Erfahrungen hielten seine Leidenschaft noch unter Verschluss. Den Gedanken, dass Verhängnis leicht ohne Glück auskommt, aber Glück kaum ohne Verhängnis, hätte er vermutlich akzeptiert. Soweit er Theorien überhaupt akzeptabel fand. Zu allem hat sich Fritz Lang viel von der Zeit genommen, die er nicht hatte. Er weiß, dass man nie glauben darf, was man sieht, dass es keine unschuldigen, direkt lesbaren Bilder gibt. Der definitive Zweifel gegenüber der Darstellung hat sich dann 1933 manifestiert, als die Nazis die leicht greifbaren Nibelungen verfälschten, um aus der neu geschnittenen Tonfassung einen Propagandafilm zu machen. Am 29. Mai 1933 in Berlin aufgeführt. Lang sah ihn vielleicht noch. Danach, schon in Amerika, kam Fury. Und erst diesen nennt er jenseits eines vernünftigen Zweifels. Er wählte das Exil. Aber auch dort war ihm Brecht zu didaktisch und Hollywood zu moralisch. Als der Produzent Erich Pommer ihn zum ersten Mal traf, konnte er nicht glauben, dass der, den er vor sich sah, bisher Postkarten gemalt hatte wie Hitler, aber in seinen Filmen die Mittel des Impressionismus verwendete. Schatten und Lichter, das Sinnfällige und seine Faszination, das Vorfeld jeder Nouvelle Vague und ihr Altern. Trotz seiner Unsentimentalität war er zuerst nicht frei von Illusionen. In seinen ersten Hollywood-Filmen wirken die USA kindlich, ihre Kleinstädte noch nicht als mögliche Vorstufen der Anarchie. In Langs House by the River fällt der entscheidende Satz gleich zu Beginn. I hate these rivers. Für den jungen Dichter, der das Haus bewohnt, treibt, kurz nachdem er die Absage eines Verlagshauses aus dem blechernen Briefkasten geholt hat, eine tote Kuh im Fluss vorbei. Die Leiche eines Dienstmädchens wird versenkt. Zum Glück gibt es den Fluss, das unverlässliche Wasser, auf das man bauen kann. Frösche und Papierschiffchen müssen von dem Grashüpfer ablenken, der geängstigt über das immer noch unveröffentlichte Manuskript jagt. Unvermutet ein bourgeoises Interieur, gestreifte Seidenbezüge. Die makellose Figur einer ratlosen Geliebten auf dem Teppich lassen den gewesenen Betrachter, nachdem die Kinotüren rasch versiegelt wurden, nachdenklich in der Rotgasse zurück, die kein Mond und auch sonst nichts beleuchtet, mit wenig Größenfantasien. Das Programm mit dem Gesicht von Fritz Lang steckt in der Tasche. Aber soll man bei sich behalten, was man kurz vor jeder Nacht wegen seiner Flüchtigkeit und Unwiederholbarkeit kurz zu erreichen sucht? Ein ganz junger KZ-Insasse hat einem Deutschen einfach den Schädel gespalten. Und das ist ihm wirklich geglückt. Er hatte noch nie einen Menschen getötet. Alle anderen wären versierter gewesen. Aber er hat genau den Augenblick erwischt. Und es geht dann das ganze Gespräch, das unglaublich schön ist. Der Claude Lanzmann hat das gemacht, den Film. Es geht dann das ganze Gespräch darum, wieso er diesen Augenblick erwischt hat und dass er jetzt alles getan hat, weil er jetzt hat er bewiesen, dass die politischen Gefangenen, die auch umgebracht wurden, die hatten ja doch immer den Stolz, sie sind für ihre Sache. Und er war bei den anderen, er war nicht politisch. Aber jetzt hat er doch etwas gemacht, was ihn die Selbstverachtung nimmt, dass man sich so einfach umbringen lässt. Er hat auch einen gekillt und so endet das. Weder die von ihr inszenierten Spielfilme noch ihre Fotobücher werden je die Bedeutung ihrer Propagandafilme erreichen, heißt es in einer Riefenstahl-Biografie. Über diese Filme konnte man in der eben zu Ende gegangenen Retrospektive im Filmmuseum sehr viel lachen. Und so begann es. Zuerst noch als Biografie ohne Film. Helene Bertha Amalie Riefenstahl wird als erstes Kind von Alfred und Bertha Ida am 22.08.1902 in Berlin geboren. 91 Jahre später gibt sie im Fragebogen des FAZ-Magazins als ihren Hauptcharakterzug an: Willensstärke. In diesem Alter begann sie auch mit einem neuen Metier, dem Tiefseetauchen. Vielleicht als Anfang einer neuen Karriere keine schlechte Idee. Immer hat es sie schnell zum großen Auftritt gedrängt, notiert ihr Biograf. Ihre Karriere, eine in paradoxer Weise konsequente Folge von bravourösem Auftakt, umjubelter Fortsetzung und erzwungenem Ende. Auch deshalb vermutlich Tiefseetauchen. Ich bin, wie Sie wissen, eine Abnormität, sagt ein Tintenfisch in einem Marionettenspiel von Günter Eich. Einer Jugendfreundin schreibt Riefenstahl von einem Filmstoff, den ich aber für mich behalte, weil ich selbst die Hauptrolle spielen möchte. Diese Art von frühen und nicht sehr frommen Wünschen sind auch ohne abschreckende Kindheit eher die Regel, ihre Folgen weniger. Nur mein eigener Wille sollte entscheiden. Das tat er nicht nur vorerst. Nach dem Tanzunterricht bei Mary Wigman war die Angabe ihres Metiers noch eher bescheiden, so Tanzschülerin. Sie bleibt immer darauf angewiesen, mit einer Glanzleistung beginnen zu müssen. Eine Knieverletzung hinderte sie am Tanzen und zwang sie zu einer anderen Karriere, dem Film, gleich zu einer Hauptrolle in Der heilige Berg. Ihr Ziel war eben immer möglichst hoch. Jeder Berg musste der Berg des Schicksals sein. Regie Arnold Funk, 1923 bis 1924. Und der Berg des Schicksals verwandelte sich rasch in Der heilige Berg, 1925. Das Publikum im Filmmuseum starrte still auf die Leinwand, ehe es wieder zu lachen begann. Jubelnder Bergfrühling steigt hinauf ins Gebirge und jubelnd geht Diotima auch ihren Hang hinauf. Für den Jubel verfügt Riefenstahl aber über eine einzige Geste. Aus dem Hause laufend breitet sie weit die Arme aus. Jubel war seit jeher gefährlich. Außerdem hat Riefenstahl die vielen Bergstrapazen für so wenig Schauspiel irgendwann satt. Schluss mit barfüßigen Kletterpartien, eisigen Bächen und kleineren Lawinen, unter denen sie sich zweimal verschütten lassen musste. Der Weg zur Regie ist frei. Wieder ruft ein Berg, diesmal der mit dem Berghof. Noch immer ergriffen, datiert sie ihr erstes Zusammentreffen mit Adolf Hitler mit dem Mai 1933. Auch Goebbels fand sie angenehm. Bei einem Besuch kurz nach der Bücherverbrennung. Hitler freundlich, gar nicht laut, notiert sie. Zwanglos ergeben sich Pläne für den Parteitagsfilm Sieg des Glaubens. Wie inzwischen belegt, hat dieser Glaube um eine Spur zu lange gesiegt. Die künstlerische Sinfonie vom Erlebnis Menschen 1933 war die Krönung. Riefenstahls Biograf spricht von unfreiwilliger Komik. Auch das Publikum im Filmmuseum empfand es ähnlich. Da musste Triumph des Willens 1934 folgen. Sie hatte, sagt sie nach dem Tiefseetauchen, keine Zeit, vor den Tees mit Hitler oder Goebbels in Mein Kampf nachzulesen, worum es eigentlich ging. Schließlich, sagt sie, musste sie 10 Stunden Filme schneiden nachts, 6 bei Tag. Soll man ihr das abnehmen? Es wird Zeit, das Filmmuseum zu verlassen und Kaffee zu trinken. Und über Tees bei Hitler nachzudenken. Was zählte? Und immer noch und immer mehr zählt, ist Erfolg und vor allem öffentlicher Erfolg. Ob bei Tanzauftritten, in der Gruppe oder einzeln, Schwindelfreiheit im Hochgebirge, Tiefseetauchen mit 91. Die Absurdität wird nicht wahrgenommen, wenn sie gelingt. Das wird ja auch politisch immer zu spät bemerkt. Ich habe Sie hierher gebeten, Herr Kapitänleutnant, um einmal festzustellen, was eigentlich in dieser Mappe enthalten war. Die Herren Lennarts konnten mir darüber keine genügende Aufklärung geben. Es handelt sich um die Konstruktionszeichnungen eines Projektes, an dem ich seit Jahren arbeite, nämlich um die FB1. Ich reichte vor mehr als einem Jahr die fertigen Entwürfe bei der Lennartswerft zur Begutachtung und eventuellen Annahme ein, aber hier fand man anscheinend keine Zeit, die Pläne anzusehen. Und was ist eigentlich diese FP1? Sehr oft hängt es von Gegenden ab. Es hängt von Gegenden ab. Wenn ich, sagen wir, diese nordfranzösische Landschaft sehe. Also wenn Landschaften auftauchen, Dinge auftauchen, die sich aus der Landschaft ergeben, Handlungen, Figuren, dann muss ich sie immer wieder sehen, weil sie mir nicht wie so oft als Scheinkonsequenz, sondern als Konsequenz erscheinen. Als wirklich etwas, was sich aus diesem Himmel ergibt. Aus den Stimmen und aus den Vögeln. Aus den abrupten oder gelassenen Bewegungen der Darsteller. Und wenn ich merke, dass die Gegend eingreift in alles. 3 men helped to carry your friend to the statue. Kurtz? Yes. The Romanian? Yes. And? Say about the 3rd man. He didn't give evidence. You don't mean the doctor? No. He came later, after they carried him to the Joseph statue. What did this man look like? He didn't look up. He was quite gewöhnlich, ordinary. He might have been just anybody. Just anybody. Also wenn ich jetzt noch die Kraft und das Alter zu hätte, würde es mich doch weiter zu den von allen guten Geistern Verlassenen hinziehen. um ihnen eine Spur mehr von dem zu geben, was sie nicht erwarten konnten. Also diesen vielen, die in den Gefängnissen, ihren Anstalten, man muss es gleich nicht zu grob formulieren, auch in schlechten Wohnungen am Stadtrand und ohne jemanden, mit dem man sagen kann, ich habe die ganze Nacht Kopfschmerzen gehabt. Also andere, so völlige Unwichtigkeiten. Weil sich das Kinoprogramm im Augenblick verschlechtert, versenke ich mich in die Augenblicke eines Fotos. East End Morning von Bill Brandt, 1937. Ein Leben auf der Schwelle. Ich will nachdenken über die mögliche Zukunft einer auf dem Foto noch jungen Frau. Ein Leben wohl noch ohne Feminismus, aber mit allen Gründen dazu. Das Foto öffnet den Blick auf beides. Zunächst die Abmessung von Schwierigkeitsgraden. Der Beginn des Tages, der Beginn der Nacht. Wie werden sie für sie einsetzen? Wie wird sie ihnen ausgesetzt sein? Sie kennt sie noch nicht, ist zu beschäftigt, vertieft in die Türschwelle. Ihre Erwartung, ihre Haltung ist aber nicht mehr die eines East-End-Kindes. Kindlich zwar die Betrachtung der Türschwelle, des Augenblicks, aber ihre Haltung, Anmut, Skepsis, leichte Abwehr, alle Möglichkeiten der Zerbrechlichkeit und künftigen Zerbrechens tauchen schon ins schwache Licht. Der Ring blitzt über dem Spülwasser. Es sieht aus, als wäre sie schon gebunden an ihr künftiges Leben, an die unglaublich vielen Möglichkeiten der Zersplitterung und auch die der Gefangenschaft, in einem nicht selbstbestimmten Familiendasein. Möglichkeiten, die ihr umso mehr zusetzen können, je weniger sie bereit ist, sie wahrzunehmen, je gelassener sie das Joch ihrer Tage trägt. Wie sollte sie sich schon jetzt gegen einen possessiven und angeberischen Geliebten verhalten, der den Ring zu rasch an den Finger gesteckt hat und denen nachpfeift, die ihre Versessenheit auf finstere Türschwellen nicht teilen? Wie reagiert sie danach auf seine Lust an Haut, die nicht vom Putzen rau geworden sein wird? Sie ist auf das Unglück gefasst, dessen Namen sie nicht kennt. Die meteorologischen Verhältnisse des September 1937 könnte man herausfinden. Vielleicht bleibt die Türschwelle, die sie wie ihr zweites oder drittes Kind betrachtet, bis in die letzten Oktobertage trocken. Der frühe Herbst ist stabil. Im übernächsten September wird seine Stabilität anders genutzt werden. Sie könnte, wenn die V-Waffen auf London und das East End stürzen, schon in die Midlands, den Lake District, oder auch als Portiersfrau nach Bournemouth gelangt sein. Sie wirkt nicht, als könnte sie für austauschbar halten, was unaustauschbar ist. Von den Wetterlagen, Kriegshandlungen, mehr oder weniger blanken Fluren bis zu Fehlgeburten, schlecht verkitteten Glasfenstern, der Benommenheit an finsteren oder zu hellen Morgen bis zu Genesungen oder nur vorgetäuschten Genesungen. Aber der Betrachter könnte ihrer Existenz so weit zustimmen, dass der Blick auf den blanken Stein sich mit dem auf den Atlantik verbündet und so zum Überfließen bringt, was dem flüchtigen Blick nur blank gerieben erscheint. Victims? Be melodramatic. Look down there. Would you really feel any pity if one of those dots stopped moving forever? If I offered you £20,000 for every dot that stopped, would you really, old man, tell me to keep my money? Or would you calculate how many dots you could afford to spend? Free of income tax, old man. Free of income tax. Doch wenn ich im Kino bin und dass man nicht wahrgenommen wird, dass man geht hinein und ist gleich finster. Und das hängt mit dem Verschwinden zusammen. Aber wenn man dann herauskommt und man bleibt da so 4 Stunden, dann wird es schon dunkel. Man wird auch weiter nicht wahrgenommen. Und gewöhnlich gehe ich mich dann doch in einem Café aus ein bisschen erholen und das gleich aufschreiben, was mir dazu eingefallen ist. Every night as I gazed up at the window, I said softly to myself the word paralysis. James Joyce, Dubliners. Dieser Einsicht kann man nichts hinzufügen. Außer vielleicht den Eindruck von Nikolaus Geierhalters Dokumentarfilm Angeschwemmt. Vorgestern, bei sonst extrem dürftigem Kinoprogramm im Westbahnhof, in einem provisorischen, bald wieder verschwindenden Kino. Die Personen dieses Films sind keine Darsteller, auch keine Laiendarsteller. Es sind auch nicht viele, 2 oder 3 Hilfsarbeiter, ein Fischer, ein Leichenbestatter, ein Nationalparkwächter und viel Redner, der den Friedhof der Namenlosen in Albern und die Au niemandem gönnt. Am wenigsten den Wienern, die ihnen Wut bringen. Dieser Wächter weiß, wozu es bei ihnen reicht. Sie kommen von weit her, eben aus Wien. Zerstampfen die Wiesen, durchbrechen den Auwald, reißen aus dem Boden, was er hergibt. Zurückbleiben verschreckte Vögel, Butterbrotpapiere und Verwüstung. Die armseligen Blumen sind ausgerissen und verstreut. Albern wird sich nie mehr erholen, liegt da wie nach einem schlechten Traum. Aber da hat er Unrecht. Albern kann mit Träumen besser umgehen, als Grinzing oder kalten Leut geben. Es ist von Träumen erfunden. Der Leichenbestatter, weißhaarig und barhäuptig, im langen Mantel, spricht von den Toten wie von heranwachsenden Kindern, denen man zu einer halbwegs möglichen Zukunft verhelfen sollte. Er hat sie aus dem Wasser geholt, gewaschen, getrocknet und begraben. Die Donau ist großzügig wie er, nimmt jeden und gibt ihn wieder her, auch wenn keiner nach ihm verlangt. Die Eltern eines 34-jährigen Selbstmörders haben die üblichen Blumen gebracht und sind ratlos, wie sie gekommen sind, wieder gegangen. Josef Fuchs, der Leichenbestatter, spricht von einem seiner Schützlinge, der sich, ehe er in die Donau ging, von der Schwedenbrücke stürzte und am Kopf verletzte. Fuchs begräbt genug aus der Landschaft. Aber Umwege, hastige Versuche, quittiert er mit Kopfschütteln. Ein rumänisches Wohnboot taucht auf. Von den beiden an Deck spricht nur die Frau. 4 Kinder in Rumänien, 7 Enkel, was soll man tun? Der Mann sagt nichts. Er ist der Captain, aber kein Wort von »O Captain, mein Captain«. Stattdessen und ohne die Frage abzuwarten, die Frau, wovon wir leben? Nicht vom Geld, wir leben von den Hühnern. Die sind auch an Bord, ratlos wie auf dem Bauernhof. Manchmal gibt's Hühnerschnitzel, sonst nur Eier. Sie ist zufrieden. Die Pulkauer Weinstuben schräg gegenüber, die jeden begrüßen, der aus Saalfelden oder Paris kommt, wirken trüb, halb verdunkelt. Sie stellen sich tot. Man sollte sie nicht wecken, auch wenn es dem Film gemäß wäre, den man eben für immer verlassen hat. Aber er bleibt im Kopf. Die Donau und ihre Au haben andere Prioritäten geschaffen. Wie die Hühner auf dem Wohnboot. Wie Hühner überhaupt. In Wien ist mir das einmal passiert, dass ich in einer Straßenbahn war und hatte den Fahrschein mir gerade gekauft. Das war so ein 5-Fahrten-Fahrschein. Und stecke ihn in den Entwerter und 10 Minuten später steigen 2 Herren in Zivil ein. Das waren die Kontrolleure. Und ich zeige das ganz ruhig her. Und er sagt, 500 Schilling. Sag ich, was? Sagt er, das ist ungültig. Sag ich, das habe ich gerade entwertet hier. Sagt er, ja, aber verkehrt herum. Ich habe es falsch hineingesteckt. Also, ich kann es ja wieder ändern, das ist ja noch der Entwerter. Sagt er, na, 500 Schilling. Und es war wirklich so, was mich also nachträglich auch noch sehr getroffen hat, war das, ähnlich wie die Mitläufer, nicht der Sadismus von Kontrolleuren, die sind ja danach eingesetzt, auch wenn sie keine Statisten sind, sie müssen es sein. Aber dass keiner von den Mitfahrenden gesagt hat, helfen Ihnen mal rasch aus, steigen Sie jetzt einfach lieber aus und nehmen Sie es nicht wichtig, der ist schlecht aufgelegt. Aber sie waren alle sehr bereit, das mit anzuschauen. Leider gab es letzten Sonntag um 14.45 Uhr keinen Third Man im Burgkino. Gegen 17 Uhr war es dann gleichgültig. Er wäre ohnehin wieder einmal von Major Calloway im Kanalnetz nahe dem Stadtpark niedergestreckt, bis zum nächsten Sonntag wieder untergetaucht. 1945 gab es kein Kino mehr und noch kein Kino in Wien. Der Film spielte sich ohne Kino ab. In den Ämtern gaben die Beamten von 1938 dieselben Antworten. Schlafend sind der Hängematten. Mediokrität und Trostlosigkeit waren schwer überbietbar. In der Rathausstraße 8 fanden wir flüchtig eine Unterkunft. Dort wohnte mit einigen Schleichhändlern, ihrer kleinen Tochter und ihrem Freund, die Frau des Jüngsten meiner Großeltern, der längst umgekommen war, Sie war steirisch und arisch, hatte sich 1941 scheiden lassen und diesen Jüngsten damit dem Tod ausgeliefert. Jetzt noch sprach sie uns von ihm als dem Saujud. Sehr rasch lag die Rathausstraße hinter uns. Es ging stadtauswärts, diesmal nach Hernals. Wir kamen für lange und viel besser in einer engen Wohnung unter. Von dort viel später in ein Untermietzimmer in der Prinz-Eugen-Straße, die von vielem verlassen war. Sie lag noch in der russischen Zone. Aber die Kinos waren wieder näher gerückt. Immerhin fuhren die vier im Jeep durch die innere Stadt. Aufrecht und ratlos, wie im dritten Mann. Die Finsternis kam mit wenig Beleuchtung aus. Sicher ist, dass der dritte Mann den Jahren, in denen er spielt, und einigen wahllosen Zerstreuungen heute kontert. Kein Sonntag ohne ihn. Holly Martins, Joseph Cotten, bleibt born to be murdered, gerät in jedes Kanalnetz und vor jeden Revolverlauf. Leave the death to the professionals, rät ihm der britische Major Calloway, Trevor Howard. Aber verstehen nicht gerade die Professionals, die geübt sind, andere dorthin zu verfrachten, wo sie selbst keinesfalls landen wollen, am wenigsten von den mörderischen Details, die sie erfunden haben? Wie rettend ist das Kino? You can count on me, verspricht das Künstlerhaus-Kino. Aber wer möchte darauf zählen? Komm, süßer Tod ist ins Kino am Schottentor übersiedelt. Stan Laurel und Oliver Hardy mit Sons of the Desert nach Penzing. Bleibt das Imperial-Kino und wieder Fritz Lang um 19 Uhr, While the City Sleeps. Und um 21 Uhr, Without a Reasonable Doubt. Immerhin besser als vor einem halben Jahrhundert, ohne die Hoffnung aufs Kino. Ganz Wien war spielfrei, wie heute Deutsch Wahrkamm, Gmünd und Gefühl. Ich denke immer, vom Leben begonnen bis zum Kino. Beim Kino denke ich mir immer, es könnte zu früh enden. Und beim Leben fürchte ich das Gegenteil, es könnte zu spät enden. Aber diese zwei Beziehungen sind auch wieder nicht ganz identisch, aber doch Antipoden. Sie hörten Blitzlichter von Ilse Eichinger mit Martina Gedeck, Philipp Moog und Ilse Eichinger. Regie Ulrich Lampen, Produktion Bayerischer Rundfunk 2002. Redaktion Peter Liermann.